In der TVRK wird die Arbeit dafür aktiv vorangetrieben, für die effektvolle Nutzung der gewonnenen Elektroenergie das staatliche integrierte Elektroenergiekontrollsystem auf einem hohen Niveau zu vervollkommnen. Das Ministerium für Elektroenergie vervollständigt weiter das integrierte Produktions- und Kontrollsystem für alle Kraftwerke des Landes und forciert auch die Arbeit dafür, die Sicherheit des Betriebes des Elektroenergiesystems zu erhöhen und mit der produzierten Elektroenergie maximalen Nutzen zu haben. Man konzentriert Kräfte auf die Installation der technischen Vorrichtungen für die Elektroenergiekontrolle in den Umspannstationen und auch auf die Entwicklung verschiedener Programme, die in enger Verbindung mit den entsprechenden Einheiten die Stromerzeugung und Versorgung rund um die Uhr noch genauer zusammenfassen und analysieren können.